Sag mir jeden Morgen, jeden Abend, jede Nacht, ich lieb dich. Lieb dich. Say it every morning, every evening, every night. I love you. Love you. Sag es mir im Winter, sag es mir im Sommer, sag es mir das ganze Jahr. Sag mir jeden Morgen, jeden Abend, jede Nacht, ich lieb dich. Kennst du die drei ganz kleinen Worte, die ich so gerne höre? So gerne höre, so gerne höre. Es ist egal, in welcher Sprache du mir sagst, I love you oder je t'aime, wenn ich nur weiß, dass du mich lieben wirst immerzu. Sag mir jeden Morgen, jeden Abend, jede Nacht, ich lieb dich. Lieb dich. Say it every morning, every evening, every night. I love you. Love you. Sag es mir im Winter, sag es mir im Sommer, sag es mir das ganze Jahr. Sag mir jeden Morgen, jeden Abend, jede Nacht, ich lieb dich. Es ist egal, woher du kommst und was du bist, Grand Seigneur, Hypnotiseur oder Friseur. Denn diese drei ganz kleinen Worte, die ich so gerne hör, so gerne hör, will ich von keinem anderen hören als nur von dir. Sag mir jeden Morgen, jeden Abend, jede Nacht, ich lieb dich. Say it every morning, every evening, every night, I love you. Sag es mir im Winter, sag es mir im Sommer, sag es mir das ganze Jahr. Jeden Abend, jede Nacht, ich lieb dich. Sag mir jeden Morgen.